الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast von Ende März 2022 geht es um den Krieg in der Ukraine. Wir beginnen hierbei mit einem Rückblick auf den Konflikt zwischen NATO, Russland und der Ukraine mit Jürgen. Andreas betrachtet die Rolle Chinas in diesem Konflikt, ehe Jürgen die Beschlüsse des Bundestags zur Erhöhung der Rüstungsausgaben vom 16. März 2022 erläutert. Abschließend schauen wir mit Martin zur Truppenverlegung von NATO-Truppen über und aus der BRD an die Grenze zu Russland, Weißrussland und der Ukraine. In unserem ersten Interview mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen befassen wir uns mit der Vorgeschichte des Krieges in der Ukraine und gehen zurück bis 1989. Nach 1989 hat sich der Warschauer Pakt aufgelöst, hingegen die NATO blieb bestehen. Ja, also Anfang der 90er gab es eben dann die Debatten um die Frage des Status des wiedervereinigten Deutschlands. In diesen Debatten und Diskussionen, dann damals mit der Sowjetunion noch, wurde im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands eigentlich relativ klipp und klar von nahezu jedem westlichen Staatschef der damaligen Zeit zugesagt, dass es keine Erweiterung der NATO Richtung Osten geben würde. Da gibt es auch Akten, Notizen etc., das ist weitgehend verbürgt. Was eben aber allerdings nicht passiert ist, ist eben, dass es hier eine schriftliche und auch eine rechtlich bindende Zusicherung gegeben hat. Dennoch kann man schon sagen, irgendwie diese Zusage gab es und an die hätte man sich an sich halten müssen und dass Russland mit gutem Grund eigentlich die spätere Politik der NATO als Bruch dieses Versprechens interpretiert hatte. Jetzt ganz frisch nochmal am 18. Februar sind Dokumente aufgetaucht, die nochmal direkt aus den 2+4-Verhandlungen bestätigen, dass diese Zusicherungen an Russland gegeben worden sind. Was passiert ist, ist weitgehend bekannt, nämlich dass genau dann so eine NATO-Expansionspolitik eingeleitet wurde, 1999 mit der ersten NATO-Osterweiterung um Tschechien, Polen und Ungarn und gleichzeitig der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Dann 2002 dann der Beschluss um eine NATO-Erweiterung um die baltischen Staaten, die dann 2004 vollzogen wurde. April 2008 dann die Zusage einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und Georgien. 2009 eine NATO-Erweiterung um Kroatien und Albanien. 2010 Beschluss einer NATO-Raketenabwehr, die tatsächlich tendenziell gegen Russland gerichtet war. 2011 der NATO-Krieg gegen Libyen etc. etc. Das hat aus meiner Sicht tatsächlich dann zu einer Kehrtwende auch in der russischen Politik geführt. Das entschuldigt im Übrigen in keiner Weise die russische Aggression, den russischen Angriffskrieg, damit nichts zu rechtfertigen ist. Aber man muss, glaube ich, schon verstehen, wie es zu dieser Katastrophe auch kommen konnte. Wir hatten 2001 eine Rede von Wladimir Putin im Bundestag, die bejubelt wurde, wo Putin eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten hat, die Hand gereicht zum Frieden und was auch immer da alles erzählt wurde. Und in den Folgejahren ist das komplett gekippt dann. Das lässt sich meistens auf 2007 Februar datieren, als Putin dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine extrem, auch mit scharfen Tönen und anklagenden Tönen an den Westen gerichtete Grundsatzrede gehalten hat, in der er scharf davor warnte, der westliche Staaten und die NATO mit ihrer Expansionspolitik stoppen sollten. Und ich denke, auch zu dem Zeitpunkt lässt sich im Prinzip ein Beschluss in Russland spätestens nach verorten, sich da die Position durchgesetzt hatte, dass westlichen Einfluss gewinnen von nun an mit harten Mitteln entgegengesetzt werden sollte und womöglich auch an bestimmten Punkten eine Art Rollback stattfinden sollte. Dazu kam auch eben dann ein Erstarken mit dieser Entwicklung von, sagen wir mal, nationalistischen Positionen in Russland. Das führte dann auch 2008 dann schon im August zum Georgienkrieg, also ein georgischer Angriff auf die abtrünnige Provinz Südossetien, der von Russland mit sehr harten militärischen Mitteln zurückgeschlagen wurde, um praktisch diesen Status von Südossetien als abtrünniger Republik zu behalten und damit auch ein Stück weit eine perspektivische NATO-Mitgliedschaft von Georgien langfristig zu unterbinden. Parallel dazu kündigte sich aber dann schon allmählich eine zunehmende Eskalation auch in der Ukraine an. Anschließend nach der Eskalation in Georgien, wo es auch eine gewisse Zusage, glaube ich, von NATO-Seite gab für eine Mitgliedschaft in der NATO bei Georgien, oder wie sah das da aus? In Georgien gab es eine Beitrittsperspektive für Georgien, nennt sich das, was aber eigentlich, sagen wir mal, eine erste Stufe hin zu einer NATO-Mitgliedschaft darstellt. In der Ukraine muss man sich zunächst mal natürlich vor Augen führen, dass wir um ein Land reden, in dem 30% Russinnen und Russen leben, ethnisch, und rund 50% im Alltag russisch reden, und ein Land, das eigentlich traditionell, sagen wir mal, in etwa pari gespalten zwischen einer eher pro-russischen und eher pro-westlichen Haltung lag. Konfliktanfang kann man wohl verorten auf die Wahlen 2004, als Viktor Janukowitsch als tendenziell eher pro-russischer Akteur aus den Wahlen zumindest sich als Sieger erklärt hatte. Daraufhin gab es eine durchaus auch von westlichen Akteuren unterstützte sogenannte Farbenrevolution, die Orangenrevolution, wo die Wahl als gefälscht bezeichnet wurde und erfolgreich statt Janukowitsch dann Viktor Juschtschenko, der eher eine pro-westliche Position bezog, als Präsident eingesetzt wurde. Auch da hat dann Russland angefangen, eben zu diesem Zeitpunkt massiv auch gegen diese Entwicklung, die es aus seiner Sicht als Sicherheitsrisiko bewertete, dagegen zu steuern, indem unter anderem die Lieferung von Gas durch die Ukraine mehrmals gestoppt wurde, 2006 und 2009, was unter anderem sicherlich auch mit einen Beitrag geleistet hatte, dass bei den Wahlen 2010 der prorussische Viktor Janukowitsch aus den Wahlen als Sieger hervorging. Wahlen allerdings, die CD als frei und fair bezeichnet wurden. Parallel dazu gab es aber dann schon auch Verhandlungen um ein sogenanntes Assoziationsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Deutschland war da absolut federführend. Dieses Assoziationsabkommen hatte deswegen eine immense Bedeutung, weil es ganz wesentliche Weichenstellungen für die Ukraine Richtung Annäherung an den Westen und untergeordnete Integration in einen westlichen Machtblock stellen sollte. Und Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation, der nächsten Eskalation war dann eben, dass im November 2013 Viktor Janukowitsch als damals gewählter Präsident sich entschieden hatte, dieses Assoziationsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Es kam dann unmittelbar zu den Maidan-Protesten, die sich zwar durchaus auch nachvollziehbar gegen die korrupten Eliten im Land richteten, aber sehr schnell eigentlich auch vom Westen unter tatkräftiger Mithilfe übrigens auch von faschistischen Akteuren in eine Art von pro-westliche Demonstration und auch in Pro-Assoziationsabkommensbewegung umgemünzt wurden. Im Februar 2014 kam es dann zu einem gewaltsamen Putsch. Viktor Janukowitsch wurde aus dem Land gejagt. Es kam zur Bildung einer illegalen Übergangsregierung. Das Quorum im Parlament wurde nicht erreicht, das erforderlich gewesen wäre, um eine neue Regierung einzusetzen. Diese neue Regierung strebte dann unmittelbar die NATO-Aufnahme an, kündigte den unkündbaren Pachtvertrag der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol und schuf Russisch als zweite Amtssprache ab. Das waren die unmittelbaren Aktionen, auf die dann Russland wiederum relativ hart reagiert hat. Einmal über die Durchsetzung der Abstimmung in der Krim und dann die Aufnahme der Krim nach Russland und die Unterstützung von separatistischen Kräften in der Ostukraine, was dann eben zu einem Bürgerkrieg führte, der im sogenannten Minsker Abkommen im Mai 2015 in ein Waffenstillstandsabkommen und diverse Maßnahmen und Überlegungen zur Deeskalation und perspektivischen Lösung des Konfliktes, unter anderem Autonomiestatus für die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und so Sachen, geführt hatte. Dieses Minsker Abkommen wurde faktisch von der ukrainischen Regierung nie akzeptiert und auch nicht in wesentlichen Teilen überhaupt nicht umgesetzt. Parallel dann gab es eben massive Waffenlieferungen westlicherseits ab 2014 an die Ukraine und im März 2021 das Dekret 117 der ukrainischen Regierung, das faktisch die Ausarbeitung eines Aktionsplans beschlossen hatte, der zur Rückeroberung von Donetsk, Lugansk und auch der Krim führen sollte. Der russische Truppenaufmarsch im April 2021 hatte sicherlich damit zu tun, ich hatte den völlig falsch eingeschätzt, nämlich als eine Maßnahme zur massiven militärischen Abschreckung einer ukrainischen Umsetzung dieses Aktionsplans. Wie wir jetzt feststellen müssen, gehen aber die russischen Forderungen und Maßnahmen noch ein ganzes Stück weit darüber hinaus und auch die russischen Kriegsbegründungen sind aus meiner Sicht, die dann im Vorfeld des Krieges gebracht wurden, in keiner Weise haltbar und sind entschuldigen auch nicht ansatzweise, wenn ein Krieg überhaupt jemals entschuldbar ist mit irgendwas. Aber die russischen Argumente, dass es einen Völkermord zum Beispiel in der Ostukraine gegeben hätte, das stützen nicht mal die russischen eigenen Quellen, die von zwar 9000 Zivilistinnen sprechen, die ums Leben gekommen sind. Das ist schlimm, aber das ist natürlich von dem Völkermord weit entfernt. Auch der Verweis von russischer Seite, man mache da nichts anderes, als die NATO im Jugoslawienkrieg im Kosovo gemacht habe, kann aus meiner Sicht für eine Antikriegs- und Friedensbewegung überhaupt kein Argument sein, da ein Verständnis für diesen Angriffskrieg zu haben. Wir fanden es 99 falsch, dann finden wir es auch im Falle von Russland falsch. Und ich denke auch die russischen Argumente, es bedürfe einer Entnazifizierung der Ukraine. Es ist natürlich so, dass vor allem das Azov-Regiment als faschistisches Regiment eine gewisse Rolle in der Ukraine spielt etc. Das russische Sprachengesetz von 2019 in der Ukraine, was faktisch alle mehr oder minder alle Publikationen in russischer Sprache so erschwerte, dass viele davon jetzt eingehen oder eingegangen sind. Lauter so Sachen sind natürlich hochproblematisch, aber von einer faschistischen Durchdringung oder sonst irgendwas zu reden, geht doch viel zu weit und taugt auf jeden Fall nicht als eine Legitimation für einen Angriffskrieg. Und das Dritte, was Russland immer gesagt hat, müsse unbedingt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und eine Stationierung von Angriffswaffen verhindern. Auch das trägt in meiner Sicht nicht. Ein NATO-Beitritt der Ukraine stand aus meiner Sicht unmittelbar überhaupt nicht an. Und eine Stationierung von Angriffswaffen ist zwar nicht völlig auszuschließen gewesen in der Ukraine, aber theoretisch gibt es ja auch andere Länder in der Nähe Russlands, die NATO-Mitglieder sind, wo man Angriffswaffen stationieren könnte. Also auch das ist meines Erachtens nichts, was in irgendeiner Weise da, wie gesagt, wenn man überhaupt jemals meint, einen Krieg rechtfertigen zu können, hier überhaupt zur Sprache kommen kann. Dennoch sind die zwei Aspekte, denke ich, relevant, die von russischer Seite natürlich genannt wird, eine zunehmende Truppenpräsenz der NATO an seinen Grenzen ist die eine Kritik irgendwie Schiene und die zweite Kritikschiene ist eben die Absicht der NATO, Angriffswaffen, Kurz- und Mittelstreckenraketen zu stationieren. Und ich denke, in den beiden Punkten ist es durchaus so, dass A, die russische Kritik nicht substanzlos ist und B, auch die NATO hier natürlich deswegen auch eine gewisse Mitverantwortung an dieser Katastrophe hat. Gleich folgt der zweite Teil des Interviews mit Jürgen. Dabei wird es um das Minsker Abkommen, Raketenstationierung und die NATO-Grundakte gehen. Sollen wir noch mal kurz zurückgucken zu diesem Minsker Abkommen? was da eigentlich hätte gemacht werden sollen? Das Minsker Abkommen wurde ja vom sogenannten Normandie-Format beschlossen. Das Normandie-Format waren dann die Präsidenten Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands. Das Abkommen hatte erstmal einen Waffenstillstand zum Inhalt, einen sofortigen, wurde eine Art Demarkationslinie gezogen mit einer Pufferzone, aus der auch die schwere Artillerie von beiden Seiten zurückgezogen werden musste. Dieser Waffenstillstand war über die ganzen Jahre immer wieder brüchig, hielt aber so mehr schlecht als recht dann doch halbwegs. Der wesentlichste Aspekt aus meiner Sicht war einerseits, dass ein Autonomiestatus und Wahlen in der Ostukraine von der Regierung der Ukraine festgelegt werden sollte, und das wurde faktisch nie umgesetzt. Und das war eigentlich aber ein zentrales Element, um in irgendeiner Form zu einer Lösung dieses Konfliktes zu kommen. Also da hat tatsächlich auch die ukrainische Regierung natürlich eine Rolle mitgespielt, dass die vorhandenen Konflikte dann weiter zur Eskalation gekommen sind, ohne auch hier nochmal, das muss man im Augenblick halt tatsächlich immer wieder betonen, ohne auch, dass auch das den russischen Angriff rechtfertigen würde, aber es geht ja auch darum nachzuvollziehen, wie es so weit kommen konnte und sich gegebenenfalls auf dieser Basis eben auch zu überlegen, welche Maßnahmen gegebenenfalls uns aus diesem Schlamassel rausbringen und welche wie ihre Tiefung. Überwachen sollte dieses Abkommen Frankreich und die BRD, habe ich mir das richtig gemerkt? Im Wesentlichen hat die OSZE eine Beobachtermission im Land gehabt, um sich das auch vor allem die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens zu überprüfen. Ja genau, also die OSZE war eigentlich im Wesentlichen für Beobachtung der Umsetzung des Minsker Abkommens dann verantwortlich. Okay. Von mir aus könnten wir jetzt zu den Stationierungen von Mittelstreckenraketen kommen. Sollen wir da mal hinschauen? Genau, das kann man. Wo sind denn jetzt Mittelstreckenraketen geplant zu stationieren? Oder sind die schon in Polen etc. stationiert? Also wo genau, weiß ich nicht, weil es ist tatsächlich in Planung befindlich. Da muss man vielleicht erstmal einen Schritt nochmal zurückgehen. Dass es ja keine Selbstverständlichkeit war bis vor kurzem, dass überhaupt damit mit dem Gedanken gespielt wird, in Europa kurz- und Mittelstreckenraketen zu stationieren, weil es gab ja bis 2019 den INF-Vertrag, der ein Verbot von der Stationierung von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen, also Raketen in der Reichweite über 500 Kilometer bis 5500 Kilometer, der das verboten hat. Und dieser Vertrag wurde im Februar 2019 von den USA aufgekündigt. In der Folge haben die USA unmittelbar, wahrscheinlich haben sie schon vor damit angefangen, kann ich aber nicht sagen, mit der Entwicklung neuer Kurz- und Mittelstreckenraketen begonnen. Am 16. September 2021 wurde eine neue Einheit in Wiesbaden aktiviert, also die Kommandostruktur dafür, eine Multi-Domain Task Force heißt die. Und zu diesen Einheiten zugehörig sind, wenn man sich die Schaubilder sozusagen der Aufteilung anschaut, sind tatsächlich drei Kurz- und Mittelstreckenraketensysteme, die Teil dieser Truppen sein werden oder sollen. Das ist einmal ein HIMARS, nennt sich das. Das ist ein Abschusssystem mit einer Boden-Boden-Rakete, die im Augenblick in Entwicklung ist und 2025 mit einer Reichweite über 500 Kilometer zulaufen soll. Dann ein Mittelstreckenabschusssystem Typhoon, nennt sich das, mit der Standard Missile 6. Die soll 2023 zulaufen mit einer Reichweite von 500 bis 1500 Kilometer. Und eine Hyperschallwaffe mit dem Codenamen Dark Eagle, die mit einer Reichweite von 2700 Kilometern mindestens mit Mach 5, wahrscheinlich weitaus schneller, ab 2023 in einem Prototyp zur Verfügung stehen soll. Am 8. November 2021 wurde dann das 56. Artilleriekommando in Mainz-Kastel reaktiviert. Das ist für die Koordination von Artillerieangriffen der USA mit NATO-Verbündeten zuständig. Das war im Übrigen das Kommando, was seinerzeit in den 80ern in der Nachrüstung für die Pershing-Raketen zuständig war. Wurde 1991 wegen des vermeintlichen Ende des Kalten Krieges außer Dienst gestellt und wird jetzt reaktiviert. Russland wertete das als deutliches Zeichen für eine Absicht von einer Stationierung von Mittelstreckenraketen. Daraufhin war vor allem die Stadt Wiesbaden besorgt und hat angefragt beim Verteidigungsministerium und darüber bei den USA, ob in Deutschland die Stationierung von solchen Raketen geplant ist. Das wurde verneint. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass eigentlich damit natürlich mehr oder minder unverblümt auch gesagt wurde, nee, man möchte diese Raketen weiter im Osten stationieren, also in Polen oder wo auch immer. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der in den russischen Verlautbarungen immer tatsächlich als eine wirklich extrem große Bedrohung deklariert wurde und die insgesamt in der Debatte ein bisschen untergegangen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Waffen sind eben noch nicht da, die sind gerade in Entwicklung. Aber von allem, was man als Indizien hat, gab es auf jeden Fall oder gibt es die Absicht, diese Waffen zu stationieren. Und ich gehe mal relativ stark davon aus, dass wir so eine Debatte um ja eine faktische Art von neuer Nachrüstung auch demnächst bekommen werden. In welchen Ländern, die ja zur NATO-Osterweiterung gehören, gibt es denn inzwischen Truppenstationierungen der NATO? Ja, dazu vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. 1997 wurde der formale Beschluss der 1999 vollzogenen NATO-Osterweiterung der ersten gefällt, um Russland, wenigstens und russischen Bedenken, die damals schon klar artikuliert worden sind, entgegenzukommen, wurde gleichzeitig 1997 die NATO-Russland-Grundakte verabschiedet, in der Russland zugesichert wurde, es werde auch bei der NATO-Osterweiterung wird es zu keiner dauerhaften Stationierung substanzieller Kampftruppen kommen. Das ist so eben natürlich nicht eingehalten worden. Ab 2010 zum Beispiel mit der Beschlusslage des Aufbaus eines Raketenabwehrsystems sind Anlagen in Rumänien und Polen im Aufbau befindlich gewesen. Ab 2016 die ersten Anlagen auch an den Start gegangen. Diese Anlagen können mit einem relativ einfachen Software-Update auch in eine offensive Funktion überführt werden. Dann gab es 2014 den Beschluss von so NATO-Sprungbrettern als kleine Militärbasen für eine schnelle Truppenverlegung in 8 osteuropäischen Ländern. Der wesentliche Schritt war aber im Juli 2016 der Beschluss beim NATO-Gipfel in Warschau, 4 NATO-Bataillone, das sind so Einheiten zwischen 1000 und 1500 Soldatinnen, die verstärkte Vorwärtspräsenz in 4 Ländern in Osteuropa einzurichten. Das ist in Polen unter US-amerikanischer Führung, in Lettland unter kanadischer Führung, in Estland unter britischer Führung und in Litauen unter deutscher Führung. Das war also damit eigentlich schon faktisch ein Bruch dieser NATO-Grundakte. Und was wir jetzt natürlich erleben, ist eine fortgesetzte Aufrüstung, aber da wir hier ausschließlich über die Zeit sozusagen bis zum russischen Angriff auf die Ukraine sprechen, will ich es damals irgendwie, glaube ich, auch bewenden lassen, dass eigentlich diese NATO-Grundakte, die ein wesentlicher Austausch eigentlich für das Zugeständnis Russlands für die erste NATO-Osterweiterung war, damit im Prinzip schon beerdigt war. Gleich folgt ein Interview zum Verhalten von China zu dem Ukraine-Krieg mit Andreas. Und zwar die Blockbildung in Bezug auf den Ukraine-Krieg und welche Rolle spielt denn da China? Oder was macht jetzt China anderes als jetzt westliche Block? Das ist halt die Frage, ob man überhaupt in solchen oder zu solchen Blöcken denkt oder sowas. Es ist ja schon so, dass seit einigen Jahren auch eine Art von Blockbildung in Europa oder in der Welt auch sichtbar wird. Das heißt, dass man differenziert stärker zwischen Systemen, die als autoritär bezeichnet werden, wie China und Russland auf der einen Seite und den freien westlichen Systemen auf der anderen Seite. Und diese Blockbildung, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, verstärkt sich gerade auch. Das heißt also sozusagen die Kräfte, die gerade aus dem Westen sozusagen kommen, um andere zur Entscheidung zu bringen, sich entweder für China oder für autoritäre Systeme zu entscheiden oder dagegen, am besten natürlich dagegen und für den Westen sozusagen, nimmt ganz wesentlich zu. Und China ist sowohl von den USA wird es gedrängt, sich von Russland abzuspalten. Umgekehrt ist auch klar, dass es eine Blockbildung gibt, wo China eben ein anderer Teil ist. Das heißt sozusagen die USA und westliche Staaten, die westlichen Industrienationen inklusive Japan und auf der anderen Seite dann eben vor allen Dingen Russland und China. Jetzt bei den Resolutionen gegen den russischen Krieg in der Ukraine, hat sich China wie verhalten? Also nicht genauso wie jetzt USA, Großbritannien, etc., sondern was hat da China gemacht? China hat schon seit Jahrzehnten eigentlich immer die gleiche Position und die hat sie auch in diesem Falle durchgehalten. Das heißt also, man mischt sich nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten ein und ist insgesamt relativ vorsichtig damit, auch relativ oder sehr schnell, was der Westen ja sehr schnell tut, mit Interventionen, mit Maßnahmen reagieren zu wollen. Und dagegen verhält sich China immer. Das heißt also, wenn eine Nation kommt in den Sicherheitsrat, wie in diesem Falle, und ein umfangreiches Maßnahmenpaket schon in der Tasche hat, eigentlich um sich zum Beispiel Absolutionen für seine Sanktionierungen oder Ähnliches zu holen, wird China immer dagegen sein. Im Ukraine-Konflikt ist es so, dass sich China im Prinzip schon gesagt hat, im Sinne von, wir wollen das, wir sehen das nicht gerne, was da passiert und wir finden auch, diesen Krieg muss sofort ein Ende haben, aber wir schließen uns trotzdem nicht der vorgebrachten Resolution an, die das verurteilt und bestimmte Schlüsse daraus zieht. Diese Distanzierung war immer so, dass man dann sagt, man enthält sich. Man stimmt nicht dagegen, sondern man enthält sich. China könnte natürlich mit seinem Veto das Ganze auch stoppen, denn als eines der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat haben sie da schon eine entsprechende Position, aber das tun sie eigentlich nicht. Das heißt, China hat bisher noch nie ein Veto ausgesprochen, sondern hat, also außer es ist selbst davon betroffen, sagen wir es mal so, sondern hat sich bisher immer darauf zurückgezogen, im Sinne von, wenn uns etwas nicht gefällt, dann enthalten wir uns in diesem Falle. Und das haben sie auch in diesem Falle getan. Ist das jetzt für die konfrontative Strategie vom Westen, also gegenüber Russland, sehr hinderlich oder ist es nur eine andere Position? Hinderlich ist nicht der richtige Ausdruck. Also letztendlich hält sich ja der Westen damit nicht auf. Aber die Zustimmung Chinas ist schon wichtig für bestimmte Bereiche, auch um international noch eine größere Akzeptanz dahin kriegen. China hat inzwischen auch durchaus Länder, die einer chinesischen Position dann eben auch folgen und darauf auch Rücksicht nehmen in irgendeiner Form im diplomatischen Gepräge. Aber andererseits ist es schon so, es ist ein europäischer Konflikt in erster Linie und man verhält sich nicht dagegen und man wird auch nichts Großartiges unternehmen. Es ist schon so, dass China ja jetzt auch jüngst gewarnt wurde von den USA, Russland nicht weiter zu stützen. Das heißt also, die Sanktionen, die ja erlassen wurden, jetzt nicht zu unterlaufen und schon gar keine militärische Hilfe zu geben. Aber das hat China gar nicht vor. Sie möchten sich nur nicht eben abwenden müssen von Russland, sondern möchten, und das ist eine ganz klare Position, die auch einige andere Länder, unter anderem auch Indien haben, im Sinne von, man kann nicht alle Türen immer nur zuschlagen, sondern man muss auch versuchen, da in gewisser Weise in einen Dialog zu kommen. Und das ist das, was China eigentlich ganz nachdrücklich immer sagt und auch gleichzeitig auf die Geschichte dieses Konflikts verweist. Und damit sind sie so ziemlich alleine eigentlich international zu sagen, das ist ein komplexer Konflikt, der eine Vorgeschichte hat. Und diese Vorgeschichte muss man sich auch angucken, will man diesen Konflikt lösen. Ein Block von China und Indien ist wahrscheinlich nicht in Sicht, oder wie wäre das? Ein Block China und Indien, da gibt es ganz viele Sachen dazwischen. Es ist schon so, dass der größere Problem eigentlich für die westliche Welt war, dass unter anderem Indien sich nicht diesen Sanktionen oder diesem Entschluss gleich im ersten Moment angeschlossen hat. Also das heißt auch, Indien hat sich ja im Sicherheitsrat enthalten. Und damit sind zwei ganz große Länder, die ja für sich genommen fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen oder ein Drittel mindestens, sozusagen einfach mal außen vor. Und das ist schon eher ungewöhnlich. Und im Falle Indiens hatten einige schon damit gerechnet, so nah, wie man ihnen in den letzten Jahren gekommen ist, hätte man sich da ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht. Andererseits ist es schon so, es wird keinen Block China-Indien geben. Dazu haben die beiden Länder einfach viel zu viele auch Konflikte miteinander. Also eine ganze Reihe von Grenzkonflikten sind nach wie vor ungelöst. Den Indern wird vorgeworfen, auch Sachen im südchinesischen Meer sich einzumischen, wo sie nichts zu suchen haben. Den Chinesen werfen die Inder vor, sie einkreisen zu wollen, indem sie also mit Pakistan paktieren und so weiter. Kurzum, es gibt viele Sachen, die Indien und China auch voneinander trennen. Der Block kann sich nicht bilden in diesem Sinne und soll sich auch nicht bilden. Auch aus chinesischer Sicht ist es so, alles gilt es zu vermeiden, was das Geschäft der Zukunft sozusagen verhindern könnte. Chinas Idee eines sogenannten friedvollen Aufstiegs, wie Sie sich das so vorstellen, der Peaceful Rise, gerät in Gefahr, wenn er in den Großmachtrivalitäten USA-Russland oder am Ende sogar USA und China zerrieben wird. Das ist nicht sinnvoll aus der chinesischen Sicht. Deswegen versuchen sie das in jedem Falle immer zu vermeiden, da in eine Blockbildung hineinzukommen. Ob sie nun unausweichlich ist, was einige Wissenschaftler im Westen annehmen, dass es also automatisch zu so einer Art Systemkonkurrenz kommen muss und auch schon da ist, oder wie die Chinesen sich das vorstellen, zu sagen, eigentlich können wir da einen harmonischen Miteinanderweg finden und es wird hinterher keine bipolare Welt geben, sondern eine multipolare Welt geben, wo es unterschiedliche Zentren gibt, die auch jeweils unterschiedliche Sichtweisen haben können. Welche Wirtschaftskontakte China jetzt noch mit Russland weiter hat und dergleichen, sollten wir über sowas noch sprechen? Oder welche militärischen Kontakte zwischen Russland und China da sind? Also zum Militär, das Verhältnis des Militärs Russland-Chinas ist in den letzten 20 Jahren ganz wesentlich gewachsen. Das bezieht sich sehr viel auf Zentralasien. Man hat gemeinsame Übungen gemacht. Und die Chinesen haben sehr viel russische Technik auch in ihren Reihen, haben sehr viel dort auch kopiert und versuchen natürlich auch in den letzten Jahren, weil sie auch ausgegrenzt wurden von westlicher Technik sozusagen, haben sich sehr stark an Russland auch angelehnt, was technologische Entwicklungen sind. Aber sie sind keine Waffenbrüder in dem Sinne, dass man da erwarten kann, dass Chinesen sozusagen an der Seite russischer Kämpfer irgendwo einmarschieren werden und sie werden auch nicht in irgendeiner Form zu Waffenlieferungen dorthin in besonderer Weise animiert. Das schließt sich einfach aus. Es ist schon so, dass Chinas Interessen eben weltweit sind und die wirtschaftlichen Interessen liegen schon darin, es sich mit niemandem zu verscherzen. Zentralasien ist für China in den letzten Jahren über die Seidenstraßeninitiative sehr wichtig geworden. Ukraine ist dabei einer der Brückenstaaten. Und in einer destabilisierten Ukraine oder an einem von Krieg überzogenen Europa im Osten hat China kein Interesse, sondern China muss sozusagen darauf achten, dass diese Infrastrukturmaßnahmen, die sie dort vorhaben, viel Sinn machen. Das heißt also, China möchte schon, und das betonen sie auch immer wieder, dass es dort eine friedliche Lösung gibt, die auch eine Prosperität hinterher noch ermöglicht. Allerdings ist es eben so, dass die Stimmung, die überall gemacht wird gegen Russland und auch gegen China in Deutschland, also in den letzten Jahren ist es ja wirklich viel geworden, wie man gegen China hier wettert, es sukzessive schwieriger machen für die Volksrepublik, einen Weg zu finden, der komplett konfliktfrei ist. Also von daher sehen wir keinen China-Indien kooperieren mit Russland-Bock. Nee, das wird es nicht geben. Da gibt es wirklich zu viel. Also Chinesen liefern ihre Panzer nach Pakistan und das ist sozusagen der Erzfeind von Indien aus gesehen. Und übrigens mit deutschen Motoren, aber Sideliner sozusagen. China ist natürlich in diesem Bereich sehr, sehr stark mit seiner Seidenstraße vertreten. Die adressiert ja den Mittleren Osten auch, nicht nur Europa. Dort hat man kein Interesse daran sozusagen. Also China kann kein Interesse an einer Blockkonfrontation haben, wird aber immer mehr da reingedrängt und verhält sich auch manchmal, sagen wir mal, aus westlicher Sicht ein bisschen eindimensional. Aber sie werden sich nicht festlegen. Also im Prinzip kann man mehr schon nicht sagen als das, was jetzt gesagt ist. Von China kommen wir gleich zur Aufstockung der Rüstungsausgaben in der BRD. Musik unserem nächsten Interview mit Jürgen geht es um die Rüstungsausgaben der BRD, die am 16.03.2022 beschlossen wurden. Es gibt einen Sonderetat für die Bundeswehr infolge der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges. Also dieses Sondervermögen der Bundeswehr ist schon angekündigt worden von Kanzler Olaf Scholz in so einer grundsätzlichen Regierungserklärung als Reaktion auf den Ukraine-Krieg am 27. Februar. Und jetzt ist am 16. März wurden die Eckwerte des Bundeshaushaltes vorgelegt. Die geben sozusagen die Bundeswehrplanung für die nächsten Jahre, in dem Fall 22 bis 2026 vor. Wo das alles jetzt auch nochmal ganz konkret mit Zahlen versehen worden ist. Kern der Aussagen, die jetzt oder der Entscheidungen, die jetzt vom Kabinett beschlossen worden sind, ist einmal, den Bundeswehrhaushalt nochmal ein Stück weit den offiziellen zu erhöhen, und zwar auf 50,3 Milliarden 2022 und dann die Jahre 2023 bis 2026 in der Planung einen stagnierenden Haushalt von 50,1 Milliarden einzuziehen. Das ist schon über den ursprünglichen Planungen, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil des Dramas. Der eigentliche Knaller ist dann eben, das war jetzt auch viel in der Presse, dass gleichzeitig ein Sondervermögen für die Bundeswehr 2022 ausgelobt wird. Gesamtumfang sind eben 100 Milliarden. Und aus diesem Sondervermögen sollen dann sozusagen Jahr für Jahr Gelder abgezwackt werden, damit die Bundeswehr insgesamt jährlich eben auf einen Haushalt im Umfang von 2% des Bruttoinlandsprodukts kommt. Und ich habe das mal ein bisschen ausgerechnet, das bedeutet einen Anstieg eben fürs Jahr 2022, wenn die IWF-Prognosen eintreten, von den 50,3 im offiziellen Haushalt würden dann nochmal rund 22 Milliarden aus dem Sondervermögen dazukommen, um Rüstungsprogramme etc. jedweder Art dann finanzieren zu können, die Bundeswehr gerade meint, brauchen zu können. Und so soll es dann die nächsten 3-4 Jahre weitergehen, bis dieses Sondervermögen aufgebraucht ist. Was dann übrigens passiert, ist im Augenblick noch völlig offen. Also ob man dann eigentlich wieder auf den ursprünglichen Haushalt von 50 Milliarden zurückgeht oder da oben bleibt, das werden die weiteren Entwicklungen dann zeigen müssen. Durch diese 100 Milliarden gibt es so eine große Wunschliste der Bundeswehr, die droht erfüllt zu werden, bis hin zu bewaffneten Drohnen. Was ist denn da jetzt genau drin in diesem Paket? Erstmal, ehrlich gesagt, ist da nur Geld drin. Also die Entscheidungen, was genau angeschafft wird, die werden jetzt erst in den kommenden Wochen und Monaten und wahrscheinlich dann eben auch Jahren getroffen werden, weil, das muss man vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen, diese 100 Milliarden werden eben 2022 aufgenommen, um ab 2023 wieder die Schuldenbremse, die ominöse, einhalten zu können. Verteilen sich aber jetzt halt, das hatte ich ja angedeutet, über die Jahre. Das Einzige, was schon konkret beschlossen worden ist, ist eine Maximallösung bei der Frage der Nachfolge der Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr. Die sind, Produktionsbeginn von den Fliegern war in den 70er Jahren, die sollten schon länger ausgetauscht werden. Man war aber lang sehr, sehr unklar, in welche Richtung das gehen sollte. Und jetzt wurde auch vor wenigen Tagen festgelegt, dass man die mit Abstand teuerste Lösung da jetzt wählen wird. Also es werden hochmoderne F-35 angeschafft, dann kriegt aber Airbus und der Airbus-Betriebsrat noch was ab, weil man Eurofighter für die elektronische Kampfführung aufpäppelt. Gleichzeitig gibt man aber eine Finanzgarantie für das sündhaft teure deutsch-französische F-Kampfsystem, weil offensichtlich jetzt gerade die Devise irgendwie herrscht, im Rüstungsbereich ist genug Geld da, jetzt kann man es irgendwie mit 4, 5 und 6 Händen ausgeben. Und so wird es sicherlich in einigen anderen Bereichen sein. Also es wird halt gerade natürlich für die verschiedenen Teilstreitkräfte auch diskutiert, was man anschafft, ob neue Fregatten, mit ziemlicher Sicherheit wird ein deutsch-französischer Kampfpanzer kommen etc. Das ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern, das wird sich jetzt erst dann in den nächsten Wochen und Monaten erweisen. Das alles aber auf einer Grundlage eigentlich, dass man jetzt zusätzlich Geld in Beschaffungssystem der Bundeswehr reinschüttet, und zwar wirklich in massivster Art und Weise, das sowieso eigentlich mit den jetzigen Anforderungen und mit den jetzigen Geldern nicht gut zurechtkam und dessen Strukturen eigentlich zu komplett überteuerten und aus dem Ruder laufenden Kostenrahmen geführt hatten etc. Das wird sicherlich nicht besser damit, wenn man von heute auf morgen den Investitionshaushalt der Bundeswehr, und das soll so kommen, etwa verdreifacht. Und wie sieht das mit den Drohnen aus? Was war mit der Meldung, dass es Kampfdrohnen geben sollte jetzt für die Bundeswehr? Ja, das ist auch durch. Also das hat Scholz im Prinzip in seiner Regierungserklärung einfach hingestellt, obwohl es in der SPD ja durchaus auch Widerstand gegen diese geplante Bewaffnung der HERM-TP-Drohnen gab. Die wurde, wie einige andere Sachen in dieser Regierungserklärung, hat die Scholz einfach sozusagen mit einem Halbsatz abgeräumt. Diese Tornado-Nachfolge hat er abgeräumt mit einem Satz, habe ich ja schon erwähnt. Die Aufstockung der Bundeswehr wurde einfach so en passant jetzt nochmal beschlossen, die umstritten war. Also plötzlich ging da alles Mögliche, was vorher durchaus noch irgendwie gewisse Widerstände hatte. Das ist jetzt sozusagen im Allgemeinen, wir müssen jetzt die möglichst größte Aufrüstungskampagne seit wann auch immer fahren, ist das alles sozusagen über den Tisch gegangen. Und damit sind natürlich dann diverse auch moralische Bedenken vielleicht gefallen, wie zum Beispiel extralegale Hinrichtungen durch die Bundeswehr? Oder ich meine, die Waffen werden ja nicht zum Ausstellen im Museum gekauft, ne? Nee, wobei tatsächlich, also ich stehe ja fern davon, die Bundeswehr in irgendeiner Weise in Schutz zu nehmen oder auch die Bundesregierung. Aber im Augenblick zumindest kommt eigentlich noch in allen Statements etc. relativ klar, dass man so extralegale Tötungen tatsächlich ablehnt. Wie das dann aber in der Praxis natürlich aussieht, wenn so Dinger mal fliegen etc., das muss sich dann noch erweisen. Aber im Augenblick sind die Kriterien, die von der SPD zum Beispiel formuliert wurden, an den Einsatz von Drohnen etc., sehen sowas noch nicht vor. Aber es ist natürlich jetzt insgesamt irgendwie eine heikle Situation, wo denkbar ist, dass eine ganze Reihe von bislang undenkbar gehaltenen Dingen dann im Zuge der aktuellen allgemeinen Militarisierung Deutschlands komplett irgendwie vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Muss man eben auch mal schauen, wie da jetzt die Debatte sich dann weiterentwickelt. Und wie würdest du jetzt gestern den Tag, also diese Bundestagsdebatte etc. Entscheidung bewerten als Antimilitarist? Das ist ein schwerer Rückschlag, würde ich mal sagen, nachdem man unter anderem eben auch über die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten etc. mal so ein bisschen geschafft hat, diese ohnehin ja schon seit Jahren steigenden Rüstungsausgaben politisch und auch in der Meinung, in der Bevölkerung ein Stück weit anzugehen, ist das jetzt tatsächlich natürlich eine Niederlage ungeahnten Ausmaßes, wenn man praktisch 25 Milliarden jährlich fürs Militär on top obendrauf irgendwie hinnehmen muss. Und dieses Geld hat natürlich dann auch wiederum ja Rückwirkungen. Zum Beispiel, wenn die, wie Scholz angekündigt hat, die Aufstockung der Bundeswehr, die im Augenblick in der Planung von rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten auf 198.500 aufwachsen soll, wenn es dann kommen sollte, dann haben die dafür nicht mit ansatzweise derzeit genug Rekrutinnen und Interessierte. Das heißt, wir werden natürlich einen massiven Ausbau von Rekrutierungsanstrengungen, von Werbemaßnahmen, von Vordringen der Bundeswehr in den öffentlichen Raum, von Plakaten und was wir alles eben schon seit Jahren immer mehr verzeichnen, jetzt halt nochmal sozusagen in der Turbo-Variante bekommen. Weil das Geld natürlich jetzt da ist für diese massiven Werbemaßnahmen, aber auch die politische Vorgabe eben jetzt an deutlich mehr Personal zu kommen, genauso. Also ich denke, das wird natürlich insgesamt das Klima in Deutschland auch tatsächlich ein Stück weit verändern. Was können wir dagegen tun? Oh, ich denke, eine Sache, die sind natürlich jetzt im Augenblick ehrlich gesagt alles dicke Bretter, die man bohren muss, weil wir uns natürlich jetzt unglaublich schwer tun in der aktuell aufgeheizten Situation, auch überhaupt nur ein Bein auf den Boden zu kriegen. Aber unmittelbar scheint mir tatsächlich schon das Wichtigste, dieses Bild wirklich anzugehen und dem entschieden und energisch entgegenzutreten, dass die Bundeswehr in den letzten 20 Jahren kaputt gespart worden sei, weil das einfach sich mit der Realität nicht deckt. Auch da nochmal kurz die Zahlen. Im Jahr 2000 war der Bundeswehrhaushalt so ungefähr 23,8 Milliarden Euro. Und der stieg dann über die Jahre. Im Zwischenstand irgendwie 2014 zum Beispiel war er dann schon auf 34 Milliarden, stieg dann eben bis auf 50,33 Milliarden im Jahr 2022 an. Das ist auch inflationsbereinigten Anstieg von über 40%. Und wie hier jetzt Medien, Politik, natürlich Militär, sagen wir mal Hand in Hand sagen können, A, die Bundeswehr stehe blank da, B, sie hätte nie genug Geld gekriegt, das macht mich ein bisschen fassungslos, dass das einfach so durchgeht. Das ist natürlich tatsächlich mit den Realitäten und den Zahlen ist es nicht fundiert. Und ich denke tatsächlich, dass man massiv versuchen muss, diese Fehleinschätzung oder diese Fehlinformation, muss man, und Falschinformation der kaputtgesparten Bundeswehr massiv anzugehen. Muss man, glaube ich, jetzt auch erstmal auch eruieren, inwieweit da zum Beispiel so Sachen wie der Paritätische Wohlfahrtsverband oder Teile der Gewerkschaften oder sonst wo ein Stück weit mit ins Boot zu kriegen sind, weil das natürlich sind einfach enorme Summen, die da jetzt gerade verausgabt werden, die woanders fehlen werden. Von den Rüstungshaushalten der BRD kommen wir gleich zu einem Interview mit Martin zum Truppendrehkreuz BRD. Von den Rüstungshaushalten der BRD kommen wir gleich zu einem Interview mit Martin zum Truppendrehkreuz BRD. Hallo Martin, wir wollen über Deutschland als Aufmarschgebiet sprechen im Rahmen des jetzigen Ukraine-Krieges im Endeffekt und was die NATO da hier in der BRD macht. Hallo Freddy. Finden jetzt ja Aufmarschgebiet, da würde ich mir jetzt drunter vorstellen, dass irgendwie NATO-Truppen verlegt werden über Deutschland oder nach Deutschland von den USA aus. Was passiert da jetzt genau hier bei uns? Ja, beides findet tatsächlich statt. Also sowohl hat es bereits Truppenverlegungen gegeben schon im Februar, schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine von US-Truppen, die regulär in Deutschland stationiert sind, vor allem in Grafenwöhr bei Nürnberg ist ein großer amerikanischer Übungsplatz mit Kasernen. Von da aus wurden US-Soldaten mit Radpanzern nach Slowenien, nach Rumänien und Kleinstkontingente nach Ungarn und Bulgarien verlegt, also nach Zentral- und Südosteuropa. Und aber auch Flugplätze werden genutzt in Deutschland. Zum Beispiel die US Airbase in Spangdahlem in der Pfalz. Von dort aus sind US-Kampfjets in die östlichen Bündnisstaaten verlegt worden und Kampfjets aus den USA wurden erst nach Spangdahlem verlegt, um dann von da aus weiter in die östlichen Bündnisstaaten der NATO verschoben zu werden. Die USA nutzt Deutschland und die in Deutschland stationierten Truppen jetzt gerade entlang der Ostflanke und zugleich werden parallel die US-Truppen in Deutschland aber auch wieder aufgestockt. Also in den letzten Wochen sind rund 7000 neue US-Soldaten aus den USA nach Deutschland eingeflogen worden. Die sind vor allem auf dem Flughafen Nürnberg gelandet und von da aus dann auch wieder nach Grafenwöhr weiterzuziehen, um da mit Panzern und ähnlichem Material, was schon in Deutschland eingelagert war, zusammengebracht zu werden und dann hier bereit zu stehen für weitere Einsätze Richtung Osten. Das wäre so ein Beispiel, wie die US-Armee Deutschland als Aufmarschgebiet, als Logistikknoten nutzt. Beim Thema Logistik ist natürlich auch immer noch Rammstein-Thema, die riesen Airbase in der Pfalz, worüber relevante Teile des US-Frachtverkehrs des Militärischen in Europa und der weiteren Umgebung und von da aus in die USA abgewickelt werden. Es gab die Vermutung, bevor es diesen Ukraine-Krieg gab, gab es die Vermutung, dass über Ulm da sehr viel koordiniert wird an dieser Ostverlegung. Hat sich da Ulm auch so als Zentrum bestätigt für diese ganze Logistik der NATO? Das würde ich mal mit einem Jein beantworten, aber das ist sozusagen auf dem Weg, dass Ulm das mehr und mehr wird. Also das in Ulm wurde von der NATO das JSEC, das Joint Support and Enabling Command, aufgestellt und ist seit Herbst letzten Jahres offiziell einsatzbereit. Und es ist ein NATO-Kommando, was für Logistik, Mobilmachung und den Schutz des rückwärtigen Raumes, wie es im NATO-Sprech heißt, in Europa zuständig ist. Also was alles, was unmittelbar hinter der Front oder den Frontstaaten passiert. Und tatsächlich ist jetzt mit diesen Truppenverlegungen, nicht mit den US-Truppenverlegungen, die ich eben erwähnt habe, aber es haben auch diverse andere europäische NATO-Staaten weitere Truppen Richtung Osten verlegt, ist das JSEC das erste Mal nicht in der Übung, sondern im realen Einsatz aktiv geworden. Und zwar wurden kleine Teile, aber knapp 1000 Soldatinnen und Soldaten der NATO Response Force, also der Eingreifkräfte der NATO, unter französischem Kommando nach Rumänien verlegt, um da eine neue NATO Battle Group aufzustellen. Und die Koordination dieser Verlegung der NATO Response Force Anteile nach Rumänien hat bis jetzt das JSEC aus Ulm übernommen. Und das ist aber erst ein Anfang, das ist sozusagen ein erstes Ausprobieren, und insgesamt umfasst diese NATO Response Force über 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Die meisten davon sind bis jetzt noch als Reserve in der Hinterhand, aber je mehr von denen verlegt werden würden, also sollte es dazu kommen, wäre Ulm dann genau dafür der Dreh- und Angelpunkt, das zu koordinieren und zu managen. Und diese Kasernen in Osteuropa, wo jetzt die NATO, aber auch sowohl US- als auch westeuropäische Truppen hinverlegt werden, sind das schon bestehende NATO-Kasernen oder Übungsplätze, oder werden da nochmal neue Logistiken aufgemacht jetzt? Na, sowohl als auch. Also in den drei baltischen Staaten und in Polen gab es vorher schon sogenannte NATO Battle Groups und auch weitere Strukturen, wie die in die NATO-Kommandostruktur eingegliedert waren. Die gibt es seit 2017, diese Battle Groups, und auch Flughäfen, von denen für das sogenannte Air Policing, also für die Kontrolle des Luftraums, NATO-Jets in Estland und in Litauen stationiert sind. Und diese Truppen wurden aber aufgestockt jetzt seit Februar nochmal. Also in Estland sind beispielsweise 850 zusätzliche britische und 150 zusätzliche dänische Soldaten hinverlegt worden. Und diese britischen Soldaten, da wundert man sich erstmal, wie das dazu kommt. Aber die kamen zum Beispiel auch aus Deutschland, weil die auf dem Truppenübungsplatz Sennelager bei Paderborn, das ist der letzte britische Übungsplatz aus dem letzten Kalten Krieg, der in Norddeutschland noch vorhanden ist. Die britischen Truppen wurden von da aus nach Estland verlegt, also sind auch über deutsche Autobahnen ins Baltikum gekarrt worden. Ähnliches ist in Lettland, wo mit kanadischen Truppen aufgestockt wurde und auch die Bundeswehr hat nach Litauen neue Truppen geschickt, also hat diese Battle Group, die eh schon von der Bundeswehr geführt wird, gemeinsam mit Norwegen und den Niederlanden, hat die Bundeswehr nochmal zusätzlich 350 neue Soldatinnen und Soldaten, vor allem aus Norddeutschland, nach Litauen geschickt. Die sind zum Beispiel allesamt auf den großen Truppenübungsplätzen in Ostdeutschland, in Jägerbrück, in Vorpommern und in Lenin in Brandenburg, ganz in der Nähe des Berliner Rings, zusammengezogen worden und von da aus dann in großen Konvois über Autobahnen, über Polen nach Litauen gefahren. Das ist so das, was da an bestehenden NATO-Stützpunkten und Infrastrukturen aufgerüstet und aufgestockt wurde jetzt in den letzten Monaten, und dazu Dutzende Kampfjets, die nach Polen, Lettland und Estland verlegt wurden, weitere. Und neue Einheiten und Strukturen kommen aber in Zentral- und Südosteuropa dazu. Da gab es diese Battle Groups bisher nicht. Und die werden jetzt gerade Stück für Stück eingerichtet. Die Die erste Klarheit gab es in Rumänien, das hatte ich ja eben schon kurz angerissen, dass da eine neue Battlegroup mit französischen, belgischen und portugiesischen Soldaten mit rund 1000 gerade am Entstehen ist und zuvor die US-Armee quasi als Überbrückung 1000 Soldaten aus ihren Kasernen in Deutschland nach Rumänien verlegt hatte. Und weitere Klarheit gibt es gerade auch über das, was in der Slowakei passiert. Da soll auch eine neue Battlegroup eingerichtet werden, der NATO mit ungefähr 1500 Soldaten und Soldatinnen. Das Ganze unter Führung der tschechischen Armee und aber auch mit einer großen Beteiligung aus der Bundeswehr, aus Deutschland und von der US-Armee. Und zusätzlich sollen in der Slowakei 600 deutsche und niederländische Soldatinnen und Soldaten mit einem Flugabwehrraketensystem stationiert werden, also mit Abschussrampen für Raketen, die wiederum andere Raketen oder Flugzeuge vom Himmel holen könnten, sollte es zum Luftkampf in Zentraleuropa kommen, was wir alle nicht hoffen wollen, aber sozusagen all diese Waffensysteme werden da gerade in die Region verschoben. Und ein bisschen anders ist der Weg in Ungarn und in Bulgarien gelaufen. Da sind jeweils so Kleinstkontingente der US-Armee mit rund 125 Soldaten, Soldatinnen gerade aktiv. Und die werden auch so eine Art NATO-Battlegroups bekommen. Und das aber unter nationaler Führung. Also in Ungarn setzt die Orbán-Regierung komplett darauf, dass keine weiteren NATO-Soldaten aus anderen Staaten kommen, sondern dass diese Battlegroup einzig und allein von der ungarischen Armee gestellt wird, aber halt NATO-Kommando unterstellt werden kann und dafür von der NATO zertifiziert wurde. Und in Bulgarien ist es gerade noch in der Mache, das scheint es so zu sein, dass auch US-Infanteristen an dieser Battlegroup beteiligt sein werden, aber das ist noch am neuesten, da sind die Informationen noch am unklarsten. Und zudem wurde nach Südosteuropa auch größere Mengen an Kampfjets sowohl nach Rumänien als auch nach Bulgarien verlegt und in Rumänien sind zum Beispiel auch 6 Eurofighter-Kampfjets von der Bundeswehr jetzt dann temporär stationiert, um da den Luftraum zu überwachen, was sich sozusagen eher defensiv anhört und es von der Grundstruktur auch ist, aber ein enormes Eskalationspotenzial beinhaltet, weil wenn sich russische Flugzeuge und NATO-Flugzeuge in der Luft irgendwo treffen und zu irgendeiner Ungenauigkeit, zu irgendeinem Missverständnis, zu irgendeinem kleinen Fehler kommt, dass schnell sich zu einer Eskalation hochschaukeln kann. Also auch das ist nicht ganz ungefährlich, wenn da Unmengen an NATO-Kampfjets zwar über NATO-Territorium, aber in den Grenzregionen ständig in der Luft sind, dass auch da zu weiteren Spannungen und Eskalationen kommen könnte. Das mal ein Überblick dazu kurz. Gleich im zweiten Teil des Interviews mit Martin zur Truppenverlegung der NATO in Europa wollen wir schauen, ob nun das, was bei NATO-Manövern wie Defender 2020 geübt bzw. simuliert wurde, jetzt komplett umgesetzt wird. Sachen hier erwartet worden, dass eben über Ulm die Sachen koordiniert werden, dass Bundeswehreinheiten nach Osteuropa verlegt werden. Aber was ist jetzt überraschend? Ich muss sagen, dass meine Befürchtungen, wie sehr diese Aufrüstungsspirale in Gang gesetzt werden würde, am Anfang noch größer waren, dass ich tatsächlich Schiss davor hatte, dass diese komplette NATO Response Force mit den Zehntausenden Soldatinnen und Soldaten in, also nicht nur in Alarmbereitschaft versetzt wird, das wurden sie auf dem NATO-Gipfel am 25. Februar, aber dass sie tatsächlich auch in Bewegung gesetzt werden, dass tatsächlich all diese Soldatinnen und Soldaten nach Zentral- und Südosteuropa verschoben werden, also Richtung der ukrainischen Grenzen. Und das ist in dem Ausmaß nicht passiert. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es an der Stelle nicht zur konsequenten weiteren Eskalation kam. Aber zugleich ist es auch so, das ist jetzt gerade nicht erwähnt worden, dass diese Stationierung von NATO-Truppen da an den Grenzen auch natürlich eiskalt genutzt werden. Also in Polen sind beispielsweise 4.700 US-Fallschirmjäger im Südosten im Land stationiert auf zwei kleinen Regionalflughäfen, die im Prinzip die US-Armee übernommen hat. Und das ist alles unweit der ukrainischen Grenze Richtung der Stadt Lviv. Und die Vermutungen liegen äußerst nahe, auch wenn es offiziell nicht bestätigt wird, dass über diese beiden Flughäfen in Polen und dann Richtung ukrainische Grenze die meisten Waffenlieferungen aus den NATO-Staaten in die Ukraine verschoben werden. Und ein Militärstützpunkt bei Lviv wurde die Tage ja auch mit russischen Raketen angegriffen. Auch da liegt die Vermutung nahe, dass diese Waffenlieferungen genau über diesen Stützpunkt gingen. Auch wenn die NATO nicht mit allem Personal und Material, was sie zur Verfügung hat, Richtung Grenzen des Kampfes gezogen ist, findet da sozusagen innerhalb der Präsenz und dem, was diese NATO-Präsenz an der östlichen Flanke ermöglicht, permanent eine, naja, mindestens indirekte Beteiligung der NATO am Ukraine-Konflikt statt, natürlich. Und diese ganzen Waffenlieferungen an die Ukraine, laufen die über die NATO oder laufen die über die Einzelstaaten? Formal laufen die über die Einzelstaaten und über die EU in Teilen. Also die NATO als Organisation hat bis jetzt, soweit ich weiß, keine Waffen geliefert. Aber die NATO-Staaten unterstützen sich natürlich gegenseitig, um die Strukturen aufzustellen, die diese Lieferwege dann sozusagen auch leisten können. Also auf diesen beiden Flughäfen in Polen, die ich erwähnt habe, sind, wenn man das ein bisschen beobachtet, da gibt es Tools im Internet für, sind über die letzten Wochen permanent Transportflugzeuge aus Italien, aus Kanada, aus den USA, aus verschiedensten NATO-Staaten gelandet, in Mengen. Und irgendwas müssen die da hingebracht haben und irgendwas muss von da aus auch weiter passiert sein. Und es gibt verschiedenste Andeutungen auch in den Medien, dass eben über diese Stützpunkte dann die Waffen verschoben werden. Das ist tatsächlich ein Stützpunkt, der unter polnischer bzw. US-Hoheit ist, also gar nicht formal in die NATO-Struktur eingebunden. Aber das ist ja alles so eine Sache in diesem NATO-Bündnis, dass es so eine schwimmende Struktur ist zwischen den Truppen, die unter nationalem Kommando stehen und die dann formal unter NATO-Kommando gestellt werden. Aber am Ende passiert das natürlich alles mit der Billigung des Bündnisses, sonst würde das nicht funktionieren. Was macht die Bundeswehr, um diesen Aufmarsch woanders zu sichern auf ihren Truppenübungsplätzen in der BRD? Naja, die Bundeswehr ist in diversen kleinen Auslandseinsätzen noch, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen würde, aber wo die Bundeswehr in Osteuropa, sage ich jetzt mal, auch wenn das geografisch nicht ganz sauber ist, aktiv ist, ist regelmäßig mit Kampfjets in Estland, also jetzt gerade nicht, aber ab Sommer wieder. Dann führt die Bundeswehr, wie gesagt, diese NATO Battle Group in Litauen, ist jetzt dann am Aufbau der NATO Battle Group in der Slowakei und der Einrichtung von Flugabwehrsystemen da beteiligt und ist in Rumänien, wie gesagt, aktuell und auch sonst regelmäßig mit Kampfjets präsent, also spielt da entlang der sogenannten Ostflanke an verschiedensten Stellen eine Rolle. Die deutsche Marine ist in der Ostsee mit größeren Schiffsverbänden präsent. Also Deutschland ist da durchaus aktiv und nach den USA auch der größte Truppensteller der NATO-Truppen da an der Ostflanke. Und zugleich ist Deutschland halt als Sammelort, als Ort, wo Truppen ankommen, um sich dann zu sammeln, vorbereitet zu werden und dann Richtung Osten oder auch Südosten weiterzuziehen, ganz zentral. Das hat man bei den letzten großen Manövern, Defender 2020 und 21 schon gesehen, wo US-Truppen über Deutschland einmal 2020 ins Baltikum und 2021 nach Rumänien und Bulgarien, nach Südosteuropa verschoben wurden. Und dafür wurden Logistikstrukturen der Bundeswehr genutzt, dafür wurden ganz zentral tatsächlich auch Truppenübungsplätze der Bundeswehr genutzt. Also Richtung Baltikum ist es dann vor allem Jägerbrück in Vorpommern und Lenin, wie gesagt, in Brandenburg nahe des Berliner Rings. Oder das ist ein großer Truppenübungsplatz in Sachsen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, in der Nähe von Cottbus, Oberlausitz. Für die Truppenverlegung Richtung Polen und Baltikum, die während diesen Übungen immer wieder genutzt wurden und in Teilen jetzt auch dann schon für die Truppenverlegung genutzt wurden. Das funktioniert immer nach dem gleichen Muster, dass diese Truppen auf diesen Truppenübungsplätzen zusammengezogen werden oder sozusagen in Etappen sich von Truppenübungsplatz zu Truppenübungsplatz bewegen, um da dann zu schlafen, Essen zu bekommen, 3 Panzer und 2 Autos, die nicht ganz funktionieren, werden da noch repariert und es ist sozusagen die Infrastruktur, die von der Bundeswehr und in Deutschland gestellt wird, dass NATO-Truppen sich dann von da aus Richtung Osten bewegen können. Und für Truppenbewegungen Richtung Südosten, also Richtung Rumänien und Bulgarien beispielsweise, spielen wiederum die beiden US-Truppenübungsplätze, die aber auch von der Bundeswehr genutzt werden, in Grafenwöhr und Hohenfels, also in Bayern bei Nürnberg, eine große Rolle. Also es ist eine Rieseninfrastruktur in Deutschland, die für diese Truppenverlegungen genutzt wird. Und das ist auch allen politisch Beteiligten ganz klar. Die deutsche Verteidigungsministerin hat zum Beispiel am 24. Februar, also am Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine, noch in einer Pressemitteilung gesagt, die Bundeswehr ist vorbereitet und erhöht derzeit weiter ihre Bereitschaft. Das bedeutet, dass die Bevölkerung gegebenenfalls in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum wahrnehmen kann. Es kann auch zu Einschränkungen im Verkehrsbereich kommen, da Transportkapazitäten zu Land, zu Wasser und in der Luft für militärische Zwecke vorgehalten werden müssen. Also es geht darum, dass die Deutschen sich darauf einstellen sollen, dass sie Militärtransporte in allen Bereichen zu sehen bekommen und dass sie auch vielleicht mal in irgendeiner Straße für einen Moment nicht befahren dürfen, weil die für einen Militärkonvoi abgesperrt wird, oder dass entsprechende Verträge wurden 2019 mit der Deutschen Bahn gemacht, wenn diese NATO Response Forces verlegt werden, Militärtransporte auf Schienen Vorrang vor zivilen Güter- und Personenzügen haben und ähnliche Dinge. Also dass sich das Land darauf einstellen soll, dass Deutschland quasi zum Verlegeort fürs Militär wird. Und die aktuelle Entwicklung wurde auch in Strategiepapieren schon vorbereitet. Zum Beispiel in der Konzeption der Bundeswehr von 2018 heißt es, Deutschland wäre eine strategische Drehscheibe für Truppenverlegerungen in Europa. Und genau das, was da vorbereitet wurde, wo auch Logistikeinheiten der Bundeswehr darauf vorbereitet wurden, genau diese Aufgaben zu leisten, also nicht nur eigene Truppen, sondern zum Beispiel auch US-Truppen und andere Truppen bei der Verlegung über Deutschland zu unterstützen, genau das sehen wir jetzt, dass es in die Realität umgesetzt wird, in diesem NATO-Aufmarsch Richtung Osteuropa. Das ist sozusagen das erste Mal in einem Ernstfall, Deutschland genau diese Rolle einnimmt. Truppen verschiedenster NATO-Staaten über Deutschland verlegt werden, US-Truppen und Bundeswehrtruppen aus Deutschland Richtung Osten verlegt werden und wiederum US-Truppen aus den USA, die nach Europa eingeflogen werden, in Deutschland erstmal ankommen, sich hier sammeln, sich hier organisieren, um dann sozusagen in Bereitschaft zu stehen, um in weitere Länder verlegt zu werden. Und dass Deutschland eine ganz zentrale Rolle einnimmt, geografisch und logistisch, für das, was die NATO gerade da im östlichen Bundesgebiet tut. Aus diesen ganzen Truppenverlegungen durch die BRD ergeben sich ja diverse Möglichkeiten des Protestes, der Behinderung etc., also des Aufmarsches an der ukrainischen Grenze der NATO. Ja, welche Perspektiven siehst du da? Das ist durchaus eine spannende Frage, weil sich in der Friedensbewegung, in der antimilitaristischen Bewegung über so Truppenverlegungen ja durchaus schon Gedanken gemacht wurden. Zum Beispiel vor dem Großmanöver Defender 2020 wurde ja zu verschiedensten Protestformen aufgerufen, die auch beinhalteten, an die Routen zu gehen oder teilweise sogar es Aufrufe gab, diese Routen zu blockieren. Und das Manöver hat dann nicht in der Form stattgefunden, weil die Corona-Pandemie dem ganzen Strich durch die Rechnung gemacht hat und dementsprechend auch die Proteste sozusagen in dem Umfang nicht stattgefunden haben. Und im Prinzip sehen wir jetzt aber das Gleiche wie zum Manöver Defender 2020, nur aus einem realen Anlass, nicht aus einem reinen Übungsanlass. Und von daher wäre es durchaus eine Frage, ob die verschiedensten Aktionsideen, Vorschläge, die Diskussionen, die es darum für Defender 2020 bereits gab, ob das nicht eigentlich der Zeitpunkt wäre für alle Leute, die damals beteiligt waren und natürlich auch alle Interessierten darüber hinaus, sich jetzt nochmal Gedanken zu machen, ob diese Ideen, diese Aktionsformen, diese Diskussionsbeiträge, die es damals gab, nicht auch in der aktuellen Situation angebracht wären, um sich irgendwie zu diesem Krieg und zu diesem Aufmarsch der NATO zu verhalten. Das war der antimilitaristische Podcast Ende März 2022. Alles weitere findet ihr online bei der Informationsstelle Militarisierung unter imi-online.de. Und tschö.